hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann na na Nachrichten. Ballermann na na Nachrichten. Berlin. Der Ex-Gesundheitsminister Daniel Bahr wechselt in die Wirtschaft zu einer Allianz-Tochter. Schon als Minister hat er ungeniert, sie gerne protegiert, jetzt wird zurückgeschmiert. Wer sich der Allianz versichert, hat seine Rente abgesichert und schießt vom ersten Augenblick dem Wählerfett in sein Genick. Deutschland! Zu kaputt ist der Eurofighter für die Bundeswehr. Flieger, grüß mir den Schrottplatz. Und Security schlägt brutal Asylbewerber. Lass die Finger von armen Flüchtlingen. Man spricht nicht gern! Man spricht nicht gern! Über Hongkonger! Über Hongkonger! Die in Massen auf den Straßen demonstrieren. Wirtschaftswachstum! China ist wichtiger, schalalala. Demokratie weniger, schalalalala. Ey, die bauen unsere Smartphones zusammen! Ballermann, na na na Nachrichten! Ballermann, na na na Nachrichten! Mehr Spaß, einfach SWR3.